Ein Popstar stirbt und die Welt hält für kurze Zeit den Atem an. Denn Michael Jackson war nicht irgendwer, er war einer der letzten Dinosaurier aus der Ära der echten Superstars. Was ihn dazu gemacht hat und vor allem warum alle Skandale seine Aura offenbar nicht zerstören konnten, das besprechen wir mit Tobias Rapp, Musikredakteur beim Spiegel und Autor des Buches Lost and Sound, Berlin Techno und der EasyJet Set. Herr Rapp, haben Sie denn auch den Eindruck, diese Todesnachricht hat nun wirklich alle berührt, selbst diejenigen, die mit Jackson nie viel anfangen konnten? Sicher, das ist so. Also wenn immer über Jackson gesagt wird, er sei das der King of Pop gewesen, dann ist das ja nicht nur ein Name, den er bekommen hat, weil er wahnsinnig viel Platten verkauft hat. Das ist ja auch ein Titel, der durchaus Wirksamkeit beanspruchen kann. Michael Jackson war ein König, Pop funktioniert nach aristokratischen Prinzipien. Und dem kann man sich, glaube ich, nicht entziehen. Das hat was Ähnliches wie der Tod von Lady Di oder so. Das ist einfach ein Erlebnis. Abgesehen davon, dass glaube ich, die meisten Menschen an irgendeinem Augenblick in ihrem Leben irgendwann mal von Musik von Michael Jackson berührt wurden. Wie war das denn bei Ihnen? Also ich darf kurz vorweg erzählen, ich durfte zum Beispiel seinerzeit im Rias das komplette neue Bad-Album spielen und bloß nicht in die Musik reinreden, damit die Jackson-Fans in der DDR alles mitschneiden konnten. Was hatten Sie für eine Begegnung? Nun, ich muss gestehen, dass ich tatsächlich als Thriller herauskam und alle meine Klassenkameraden das so toll fanden, ich mochte das ja überhaupt nicht. Ich war ja immer eher auf der Beatles-Seite und habe das auch jahrelang Michael Jackson nicht verziehen, dass er dann den Beatles-Katalog gekauft hat. Heute finde ich das ja eher wieder ein ganz schönes Zeichen, weil die alte Geschichte von den weißen Musikern, die den Afroamerikanern die Musik stehlen, er da doch auf eine sehr intelligente und gute Art und Weise umgedreht hat. Was hat ihn denn eigentlich so groß gemacht? Ist das ein Phänomen, was man irgendwie erklären kann? Nun, ich glaube, dass das, was in der Meldung so gesagt wurde, dass er auf der einen Seite sozusagen dieser König des Pop war, auf der anderen Seite so ein Freak und so, ich glaube, dass das genau kein Widerspruch ist. Ich glaube, dass das die zwei Seiten der Medaille sind. Ich glaube auch, dass das genau das ist, was ihn so faszinierend und interessant macht. Wenn man Madonna nimmt, zum Beispiel, als die Gegenpart, als die andere Künstlerin, die parallel mit Michael Jackson so einen Aufstieg hingelegt hat, zum Weltstar oder zur Königin, wenn man so will. Madonna hat ja immer ihre Rollen geändert. Die hat sich immer wieder was Neues einfallen lassen, hat sich immer wieder neue Images gesucht. Und bei Michael Jackson ist das ganz anders. Michael Jackson hat nie nach Images gesucht oder Rollen für sich in Anspruch genommen. Michael Jackson hat tatsächlich, glaube ich, versucht, sich wirklich zu verändern. Er hat wirklich versucht, seinen Körper umzubauen und das ist das, was ihn in einer bestimmten Art und Weise zu so einem großartigen Künstler gemacht hat, diese Radikalität, diese Ernsthaftigkeit, dass er eben nicht an Rollen glaubt, sondern dass die ganze Welt seine Bühne ist und dass er, wenn er ein Zombie werden will, dann will er ein Zombie werden und nicht den Zombie einfach nur spielen. Und ich glaube, dass da eine Tragik drin liegt und eine Wahrheit auch, die in einer so extrem das ist, die einen Großteil der Anziehungskraft ausmacht, die er immer noch hat. Und das ist natürlich jetzt die eine Seite, die Seite des Performance-Artists sozusagen. Die andere Seite ist die, dass man tatsächlich, glaube ich, niemand ernsthaft abstreiten kann, dass Michael Jackson einige der besten Popsongs überhaupt gemacht hat. Aber wenn wir noch einmal ganz kurz beim Körperlichen bleiben, beim sogenannten Freak Michael Jackson, würden Sie, auch wenn das sehr pathetisch klingt, sagen, er hat seinen Fans sein Leben geschenkt, ohne Rücksicht auf die eigene Gesundheit und das eigene Glück? Ja. Das ist eine gute Frage, die kann ich nicht so ohne weiteres beantworten. Ich glaube, ich würde es anders formulieren. Ich glaube, dass das Interessante an Michael Jackson ist, dass er, ich meine, man muss sich seine Geschichte vor Augen halten. Er ist ein Kinderstar gewesen. Ich glaube, dass Michael Jackson nie gelernt hat, dass es einen Unterschied gibt zwischen Bühne und Leben. Er ist auf der Bühne groß geworden. Er hat auf der Bühne leben gelernt. Ich glaube, dass er sein ganzes Leben als alles, egal wo er war, ob das auf der Bühne war oder eben nicht auf der Bühne, er hat das immer als Kulisse wahrgenommen. Und ich glaube, dass das ist, da kann man jetzt dazu sagen, er hat damit, diese Bühne kommt natürlich ohne Fans nicht aus. Natürlich hat er insofern sein Leben seinen Fans geopfert. Ich glaube aber, dass er das auch gar nicht anders konnte, weil er so aufgewachsen ist und anders als die meisten anderen Kinderstars eben nie diesen Zusammenbruch hatte, den jeder Kinderstar, was ich, mit 16, 17, 18 irgendwann hat, wo er dann in der Reha landet und irgendwann merkt, okay, es gibt ein Realitätsprinzip. Das ist etwas, was Michael Jackson nie hatte. Der Einbruch der Realität kam zu einem Zeitpunkt, als er längst erwachsen war, und ich glaube, dass ihn das... Das war dann für ihn zu spät. Da konnte er nicht mehr mit umgehen. Das hat er dann nur noch als feindliche Welt wahrgenommen und konnte dann nur noch mit Verpanzerung dieses Körpers darauf reagieren. Sie hören im Deutschlandradio Kultur Tobias Rapp vom Spiegel zum Tod von Michael Jackson. Und Herr Rapp, ich glaube, dass der Impresario und langjährige Konzertveranstalter Fritz Rau hier eine ganz ähnliche Meinung äußert. Er war Kind.